4b. Jetzt sind Sie dran. Antworten Sie auf die Fragen und hören Sie zur Kontrolle. 1. Wann wurde das neue Rathaus erbaut? Im 19. Jahrhundert. 2. Warum brauchte München ein neues Rathaus? Weil das alte Rathaus zu klein wurde. 3. Was ist im neuen Rathaus zu finden? Im neuen Rathaus sind der Oberbürgermeister und die Stadtverwaltung zu finden. 4. Warum hat Kurfürst Maximilian I. die Mariensäule errichten lassen? Aus Dankbarkeit, weil München im Dreißigjährigen Krieg nicht zerstört wurde. 5. Was findet man in der Maximilianstraße? Sehr teure Geschäfte von exklusiven Marken. 6. Warum trägt der Platz vor dem Nationaltheater den Namen Max-Joseph-Platz? Weil hier ein Denkmal des Königs Max des Ersten Joseph steht. 7. Was machten die Münchner, als im Februar 1823 die Oper brannte und das Löschwasser gefroren war? Sie versuchten, mit Bier aus dem nahegelegenen Hofbräuhaus zu löschen. 8. Wie stark war München im Zweiten Weltkrieg zerstört worden? Die historische Altstadt zu 90% und das restliche München zu 50%. 9. Was ist die Residenz? Das Stadtschloss der bayerischen Herrscher. 10. Was passiert, wenn man die Löwenköpfe vor dem Durchgang zum Brunnenhof berührt? Das bringt Glück. 11. Wann wurde die Theatinerkirche erbaut? Im 17. Jahrhundert. 12. Was stand früher an der Stelle der Feldherrnhalle? Das alte Schwabinger Stadttor. 13. Was findet am Eisbach statt? Hier probieren junge Leute an der Brücke zur Prinzregentenstraße ihre Surfkünste aus. 14. Was ist der Englische Garten? Eine der größten innerstädtischen Parkanlagen der Welt.